Aufruf. Reißt die Kreuze aus der Erden. Alle sollen Schwerter werden, Gott im Himmel wird's verzeihen. Lasst, o lasst das Ferse schweißen, auf den Amboss legt das Eisen, Heiland soll das Eisen sein. Eure Tannen, eure Eichen, habt ihr grünen Fragezeichen deutscher Freiheit ihr gewahrt? Nein, sie soll nicht untergehen, doch ihr fröhlich Auferstehen kostet eine Höllenfahrt. Reißt die Kreuze aus der Erden, alle sollen Schwerter werden, Gott im Himmel wird's verzeihen. Hört er unsere Feuer brausen und sein heilig Eisen sausen, spricht er wohl den Segen drein. Vor der Freiheit sei kein Frieden, sei dem Mann kein Weib beschieden und kein Goldenkorn dem Feld. Vor der Freiheit, vor dem Siege, seh kein Säugling aus der Wiege frohen Blickes in die Welt. In den Städten sei nur Trauern, bis die Freiheit von den Mauern schwingt die Fahnen in das Land. Bis du, Rhein, durch treuen Bogen donnerst, lass die letzten Wogen fluchend knirschen in den Sand. Reiß die Kreuze aus der Erden, alle sollen Schwerter werden, Gott im Himmel wird's verzeihen. Gen Tyrannen und Philister, auch das Schwert hat seine Priester, und wir wollen Priester sein. Georg Herwegh.